Erster der Herr wird Jerusalem und Juda alle Hilfe wegnehmen. Er nimmt Brot und Wasser weg. Zweiter, er nimmt Helden, Soldaten, Richter und Propheten weg. Auch Wahrsager und wichtige Leute. Dritter, er nimmt Anführer, Ratsherren und kluge Leute weg. Auch Zauberer. Vierter, der Herr wird ihnen junge Männer als Anführer geben. Leute, die tun, was sie wollen, werden herrschen. Fünfter, die Menschen werden sich schlecht behandeln. Freunde werden sich streiten. Junge Leute werden sich gegen alte Leute stellen. Einfache Leute werden sich gegen wichtige Leute stellen. Sechster, jemand wird zu seinem Bruder sagen, du hast noch ein gutes Kleidungsstück. Sei unser Anführer. Diese zerstörte Stadt soll dir gehören. Siebter, aber der Bruder wird antworten, ich will kein Helfer sein. Ich habe kein Brot und kein gutes Kleidungsstück. Ihr könnt mich nicht zum Anführer machen. Achter, Jerusalem wird zerstört werden und Juda wird untergehen. Denn ihre Worte und Taten sind gegen den Herrn. Sie respektieren den Herrn nicht. Neunter, ihr Aussehen zeigt ihre Schuld. Sie zeigen ihre Sünden offen, wie die Leute von Sodom. Es wird ihnen schlecht gehen. Sie tun sich selbst Böses an. Zehnter, es wird den guten Menschen gut gehen. Sie werden Gutes für ihre Taten bekommen. Elfter, es wird den schlechten Menschen schlecht gehen. Sie werden bekommen, was sie getan haben. Zwölfter, mein Volk. Eure Anführer sind wie Kinder. Frauen herrschen über euch. Eure Anführer führen euch in die Irre. Sie haben den richtigen Weg zerstört. Dreizehnter, der Herr kommt, um zu urteilen. Er steht da, um über die Völker zu richten. Vierzehnter, der Herr urteilt über die wichtigen Leute und Anführer seines Volkes. Er sagt, ihr habt das Volk ausgebeutet. Das gestohlene Gut der Armen ist in euren Häusern. Fünfzehnter, der Herr, der Gott der Heere, fragt, warum behandelt ihr mein Volk so schlecht? Warum unterdrückt ihr die Armen? Sechzehnter, der Herr sagt, die Frauen von Zion sind stolz. Sie gehen mit erhobenem Hals und schauen stolz. Sie machen kleine Schritte und ihre Fußkettchen klirren. Siebzehnter, darum wird der Herr die Köpfe der Frauen von Zion mit Wunden bedecken. Der Herr wird ihre Blöße zeigen. Achtzehnter, an diesem Tag wird der Herr ihre schönen Fußkettchen wegnehmen. Auch die Stirnbänder und die Halbmonde. Neunzehnter, er nimmt die Ohrringe, die Armketten und die Schleier weg. Zwanzigster, er nimmt die Kopfbänder, die Schrittkettchen und die Gürtel weg. Auch die Parfümflaschen und die Amulette. 21. Er nimmt die Fingerringe und die Nasenringe weg. 22. Er nimmt die Festkleider, die Mäntel und die Taschen weg. 23. Er nimmt die Spiegel, die feinen Leinenkleider und die Turbane weg. Auch die Schleier. 24. Dann wird es statt gutem Geruch Verwesung geben. Statt eines Gürtels wird es ein Seil geben. Statt schöner Haare wird es eine Glatze geben. Statt eines schönen Mantels wird es grobe Kleidung geben. Statt Schönheit wird es ein Brandzeichen geben. 25. Deine Männer werden im Krieg sterben. Deine jungen Soldaten werden im Kampf fallen. 26. Die Tore der Stadt werden traurig sein. Alles wird geraubt sein. Die Stadt wird auf dem Boden sitzen.